Zu Gast heute Abend Professor Heik Affeldt, Publizist, Stichworte der Tagesspiegel, die Zeit, engagierter Kolumnist, bekannt für unkonventionelle Sichtweisen, das ist etwas, was uns besonders interessiert. Und Sie sind im Moment eigentlich als Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler an einer Kunsthochschule tätig. Vielleicht gleich mit einem provokativen Satz angefangen. Fällt einem natürlich auf, Sie sagen, oder Sie fragen, geht Berlin an zu viel Kreativität zugrunde? Ich denke, wir haben nicht genug Kreativität und ich denke, wir brauchen ganz viele Innovationen. Ja, das brauchen wir sicher. Also dieser Titel ist natürlich etwas provokativ. Das ist der Titel unserer nächsten Zukunftswerkstatt am 21. Januar nächsten Jahres. Geht Berlin an Kreativität zugrunde? Das will sagen, dass wir natürlich auf der einen Seite sehr kreativ sein müssen, aber ich habe lange in Redaktionen gearbeitet und in Wirtschaftsforschungsunternehmen und irgendwann muss es mit der Kreativität zu Ende sein, dann musst du einfach liefern. Also, du kannst wahnsinnig kreative Gedanken haben, aber um 4 Uhr muss es in die Druckerei. Und was man oft vergisst, ist, dass dieses Umsetzen und dieses zuverlässig Umsetzen, dass das ein ganz entscheidender Punkt für Erfolg ist. Also deswegen dieser Artikel und dann denke ich auch, dass wir vielleicht so ein bisschen das Mantra des kreativen Sektors heute singen. Kreativität ist einmal auf diesen Sektor nicht begrenzt, das ist das eine Thema. Ich denke, es gibt ganz viele kreative Unternehmer, die gehören nicht zur Kunst, haben keine Galerie, sondern die müssen eine kreative Art haben, wie sie ihr Unternehmen führen und wie sie es darstellen. Und wir haben ganz viele Kreativität in anderen Bereichen, also in der Medizin oder... Ist nicht gepachtet von... Es ist nicht von dem sogenannten kreativen Sektor. Ja. Und dann haben wir, denke ich, in Berlin klagt man ja immer, sagt, wir haben viel zu wenig Industrie. Also ich denke, es braucht auch etwas außerhalb der Kreativität, was produziert. Wir müssen ja Brot haben, wir müssen Tee haben, das muss auch angebaut werden. Also das sagt eigentlich jetzt dieser Titel. Ja. Kreativität, Innovation ist ja nochmal was anderes. Brauchen wir in Deutschland nicht viel mehr Innovation? Verkrusten wir nicht ein Stück? Gucken wir nicht zu viel in die Vergangenheit statt in die Zukunft? Naja, wenn man die politischen Reden hört, dann sagt, heißt es ja immer, Deutschland ist zum Beispiel führend in der Green Industry und wir sind also da offenbar innovativ und haben neue Ideen. Aber ich bin, wie Sie es andeuten, der Meinung, dass die Voraussetzung für ein erträgliches Wachstum in den nächsten Jahren viel mehr Innovation ist. Also wenn wir unserem sonst sehr verehrten Bundespräsidenten zuhören, dann sagt er, vielleicht haben wir zu viel auf Wachstum gesetzt in der Vergangenheit. Aber er macht einen Denkfehler, wenn das Bundespräsidenten überhaupt machen können. Und zwar, es gibt einen Sektor, wo wir tatsächlich nicht weiter wachsen dürfen. Das ist da, wo wir nicht erneuerbare Ressourcen verbrauchen. Das physische Wachstum, das müssen wir begrenzen. Aber je mehr und je schneller wir es begrenzen, also je innovativer wir sind in der Entwicklung neuer Antriebe zum Beispiel, desto mehr Wachstum werden wir haben, wirtschaftliches Wachstum. Und der dritte Sektor, Wachstum, in dem wir auch nicht an Grenzen stoßen, ist das soziale Wachstum, also das Wohlstandswachstum, dass wir mehr Leute zu mehr Wohlstand bringen. Ja. Also Innovation ist eine wesentliche Voraussetzung, damit Wachstum Sinn macht. Aber deswegen dann auch die Aussage, so viel Wachstum wie möglich, das heißt so viel Innovation, wie wir schaffen können. Das ist die Aufgabe. Und das ist an so einer Kunsthochschule natürlich sozusagen das Lebenselixier. Das ist ja mehr zum Kern, ja. Nicht? Das ist eigentlich da, wenn man die Studentinnen und Studenten da laborieren sieht mit Materialien oder mit Gedanken, also mit den neuronalen Materialien, das sie haben, dann kommen da unwahrscheinlich interessante Sachen raus. Sie haben gesagt, wir sind doch eigentlich ganz gut aufgestellt, führend in den Green Industries. Ja, das sagt man. Muss man nicht sagen, das ist doch kein Verdienst der Industrie. Das war doch ein Verdienst dieser Pioniere, die am Anfang als geradezu lächerlich angesehen wurden und lange eigentlich im Abseits waren. Und heute tun wir so, als sei das wie von selber gekommen. Ist das nicht ein bisschen, kann man nicht sagen, na, das ist auch ein Stück weit durch politisches Engagement entstanden. Nein, es ist schon so, es gibt immer für Innovationen gibt es Anstöße. und die kommen normalerweise nicht aus dem Establishment und kommen auch nicht aus der Großindustrie, sondern die kommt von innovativen Gründern. Und meistens gibt es ja Vested Interest und dann gibt es den Kannibalismus. Also eine neue Idee ist ja manchmal eine Gefahr für die bestehenden Produktlinien, die du hast. Und deswegen denke ich, ist normal, dass es von außen kommt, dass die Grünen in Deutschland so viel dazu beigetragen haben, ist klar, ist so. Aber jetzt komme ich wieder an die Umsetzung. Es muss ja jemand A aufnehmen und dann umsetzen und in Produkte umsetzen und in Marketingerfolge. Also dass du irgendeine Idee hast, reicht ja nicht, sondern du musst sie ja auch bis nach Indien und nach Brasilien verkaufen und dort unterhalten, wenn es Systeme sind, nicht? Und pflegen. Wenn wir so unsere Gesellschaft angucken, ist die für Neues wirklich so aufgeschlossen? Nochmal die Frage, gucken wir nicht zu viel in die Vergangenheit? Da war Deutschland führend im Bergbau, im Stahlbau, Textilindustrie, Elektroindustrie, Automobilbau. Apotheke der Welt kann man noch weiterführen, ja. Also es ist ja nie alles eindeutig, sondern es gibt immer sowohl als auch Antworten. Und ich denke, auf der einen Seite stellen wir natürlich fest, ein Sektor, der bei uns boomt, ist der Museumsbau. Also das ist nicht gerade ein Blick nach vorne. Obgleich es im Museumsbau auch sehr innovative Konzepte gibt. Wie wir Tourismus sehen. Tourismus ist ein Ja, Zukunfts- das ist Zweig, klar. Ja. Und es gibt auch neue Darstellungsformen etc. Aber es gibt ganz viele, die verharren zu lange. Das ist gar keine Frage. Wenn wir die deutsche Automobilindustrie als Beispiel nehmen, dann ist das, glaube ich, ein erschreckendes Feld, in dem man seit Jahren, also vor 30 Jahren habe ich mich mit Herrn Pirch schon über das 3-Liter-Auto und über die Endlichkeit sozusagen der Benzinvorkommen unterhalten. Und haben gesagt, 3-Liter-Auto haben wir im Keller, das bringen wir morgen auf den Markt. Aber es ist eben 30 Jahre später mühsam gekommen. Ja. Auf der anderen Seite, also es gibt ja diesen einarmigen Ökonomen nicht, sondern es gibt immer die Ökonomen, die sagen, on the one hand, on the other. On the one hand haben wir zu viel Beharrungsvermögen. On the other hand, wenn ich diese jungen Studenten sehe und diejenigen, die kleine neue Unternehmen gegründet haben, aus der Hochschule heraus oder aus anderen Institutionen, in denen ich bin, dann muss ich sagen, da ist so viel Unternehmungslust und so viel Wagemut, was Neues zu machen. Also ich glaube, es ist falsch, sozusagen ein Urteil über die Gesamtgesellschaft zu fällen, sondern zu sagen, wie groß ist die Gruppe, die aus Innovatoren besteht. Und ich finde die eigentlich mutmachend groß. Ist das wirklich? Also wir haben ja ein paar hier, aber es sind doch 1% ungefähr. Also wir haben eine Selbstständigenquote von knapp 10%. Und das, was so innovatives Entrepreneurship ist, so im schumpeterschen Sinne, kreative Zerstörung, ist ja maximal 1%. Das ist toll, dass es das überhaupt hat, aber es ist nun nicht gerade ein starker Sektor unserer Gesellschaft. Nein, deswegen sage ich ja, in der Jugend entdecke ich davon viele und dann wieder bei den Pensionierten. Das gibt es ja auch, die grauen Gründer, ganz interessant, eine Gruppe, die wir oft gar nicht richtig sehen, die mit sehr viel Erfahrung und auch ohne gleich Geld verdienen zu müssen, mit neuen Ideen an die Märkte gehen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich sehe, und ich finde die Selbstständigenquote in Deutschland unzureichend. Aber ich sehe in der jüngeren Generation eigentlich viel Hoffnungsträger, so sage ich das mal. Die Rahmenbedingungen zum Gründen sind zum Teil noch sau schlecht bei uns. Ja. Also die Klagen, die ich höre, wenn ich mit jungen Innovatoren da meine Interviews mache für den Tagesspiegel, was die Förderkulisse, A, wie kompliziert es ist und wie schwierig dann wirklich was zu bekommen und B, wie wahnsinnig schwierig es ist, die Banken dazu zu bewegen, Seed Money zu geben und dann auch ein Unternehmen in seiner ersten Entwicklung zu finanzieren. Das ist schlimm. Auch die Bürokratie. Alle reden von Garagengründung, aber in Wirklichkeit macht die Arbeitsstättenverordnung die sofort zu, diese Garagengründung, wenn sie so gäbe. Ich habe ja lange in der Schweiz gearbeitet, da bei Prognos in Basel. Und als ich dann nach Deutschland kam zur Wirtschaftswoche Handelsblatt, dann habe ich gesagt, das wahre Wirtschaftswunder in Deutschland ist nicht die Zeit nach der Währungsreform, sondern dass trotz der Regelungsdichte heute immer noch so viel passiert. Und ich habe gesagt, Deutschland ist nach dem Prinzip des Klaus organisiert, des kleinsten angenommenen Unfalls. Und da geht es um jedes Treppengeländer. Und als ich zur Wirtschaftswoche kam, da standen die neuen PCs im Keller, weil der Betriebsrat noch nicht zugestimmt hatte, dass sie benutzt werden dürfen, weil die Angst bestand, man könnte dann messen wollen, wie viele Stunden ein Redakteur an diesem Apparat gesessen hat. Und das wollte man nicht. Also, die Regelungsdichte ist ein wirklich ernstes Problem. Ja. Was würden Sie vorschlagen, wenn Sie die Möglichkeit hätten, zu sagen, wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen mehr Gründer? Was müsste als erstes getan werden? Ja, vieles. Deswegen, also Sie fragen jetzt, ich frage auch immer so und sage, was ist sozusagen das Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man mit positiven Beispielen die Lust am Risiko und am Neuen fördert. Ja. Und dass man als Zweites dann auch, und das versuchen wir in der Kunsthochschule Weißensee, dass wir sozusagen erste Starthilfen geben. Die Absolventen stehen ja wie die Schwimmer auf den Startblöcken. Und nun müssen sie springen und ins kalte Wasser. Und die Frage, was muss ich denn da können? Und da muss ich zum Beispiel als Kommunikationsdesigner, muss ich nicht nur eine tolle Website machen können, sondern ich muss auch verkaufen können, ich muss mich präsentieren können, ich muss einen Geschäftsplan machen, einen Businessplan machen. Also diese Dinge versuchen wir jetzt da mit in den Lehrplan aufzunehmen, was eigentlich ursprünglich nicht in einer Kunsthochschule zu finden war. Nicht? Also die Umsetzung. Die Umsetzung. Das Zweite ist, aber darüber reden wir so lange und die Politik ist nicht so gestrickt, ich darf nicht schlagen, dass das passiert. Es ist so, dass diese Regelungsdichte, die ist dickig, die Bürokratie muss ausgedünnt werden, aber weder Herr Stoiber in Brüssel noch sonst alle Parteien, die da mit diesem Anspruch in die Wahlkämpfe gehen, haben wirklich was bewirkt. Das ist schon schlimm. Könnte man nicht ein Jahr Bürokratiefreiheit für Gründer fördern? Früher gab es doch so beim Häuslebauen die Möglichkeit, einmal im Leben konnte man so Sonderabschreibungen für sich. Ja, ich meine, die Idiotie unserer Regelungsbürokratie hat sich ja am besten niedergeschlagen in dieser Idee dieser Free Enterprise Zones, wo man gesagt hat, alles das, was wir jetzt angeblich aus guten Gründen geschaffen haben, schaffen wir da mal ab, damit es vorwärts geht. Also man müsste für Gründer Free Enterprise Zones schaffen. Ja. Das wäre eine Idee. Und eine virtuelle, also die müssen ja nicht geografisch abgegrenzt sein. Ja. Tun wir uns nicht auch schwer mit dem Unternehmerbild, dass wir ein Unternehmerbild eigentlich aus dem letzten Jahr, manchmal sogar aus dem vorletzten Jahrhundert haben? Erfinder und Kaufmann, das war ja ein gutes Team. Ja. So im 19. Jahrhundert. Und heute ist ja eigentlich der Kaufmann ist nicht unbedingt der Entrepreneur, der ist eher so der Verwalter, das Rechnungswesen. Und der Erfinder ist auch nicht der Entrepreneur. Schumpeter sagt, man muss zwischen Erfindern und Innovateuren unterscheiden. Ja, da hat er ja auch recht. Ich weiß gar nicht, ob die Unterscheidung was helfen würde. Also ich glaube, klar, in der Wissenschaft kann man das machen, wenn man analysieren will, was wo läuft. Also ich bin in Hamburg aufgewachsen. In Hamburg ist ein Kaufmann ein Unternehmer und kein Finanz- oder Controlling-Mann, sondern ein Unternehmer. Ich meine jetzt den Diplom-Kaufmann. Ja. Absolvent. Ja, über die Ausbildung können wir gleich nachher nochmal reden, weil ich denke, das ist schon irgendwie traurig. Also das finde ich nicht wirklich zielführend. Und da würde ich viele lieber zwei Semester mal irgendwo in ein Unternehmen geben oder als Gründer bewähren lassen, als da weiter irgendetwas zu lernen, was zum Teil wirklich nicht wert ist, dass man Zeit dafür aufwendet. Bleiben wir gleich dabei. Ja. Das war mein nächstes Thema. Sie sind selber Hochschullehrer und ist das Bildungssystem wirklich so, wie es vorfindbar ist, an der Universität vor allem, ist das geeignet, Gründer hervorzubringen? Also in verschiedenen Institutionen, denke ich, ist ein Geist, der dazu beiträgt, dass es Gründer gibt. Dazu gehört einmal, jetzt bin ich wieder in der Schweiz, so etwas wie diese St. Galler Universität, die ganz früh begriffen hat, worauf es eigentlich ankommt und ja auch sehr viele deutsche Studenten deswegen hatte. Hab das gelesen und weiß es ja auch aus unserem Gespräch. Und dann, finde ich, war das, was hinterher Witten-Herdecke kommt heute noch, aber andere private Universitäten haben viel beigetragen, dass man sozusagen das Unternehmerbild in den Vordergrund stellt. Und erstaunlicherweise sind es selbst, ich könnte jetzt eine ganze Reihe von Fällen nennen, wo Absolventen von Kunsthochschulen Gründungen vorgenommen haben, die außerordentlich interessant sind. Also Heiko Naut ist eins hier in Berlin, das ist eine Truppe, das sind Absolventen der Architektur, Fotografie, visuelles Design, Fotografie, die gemeinsam so eine Art Genossenschaft in einem aufgelassenen Kindergarten begonnen haben. Und heute unter anschläge.de, macht mal Spaß da nachzugucken, tatsächlich sehr erfolgreich sind. Also da gibt es Lust zu gründen und da gibt es auch die Notwendigkeit, denn du hast ja, anders als in unseren traditionellen Fächern, hast du nicht sozusagen eine vorgezeichnete Karriere. Wenn du als Fotograf oder als Designer oder Grafiker da abschließt, dann bist du ja nicht irgendwo im höheren Dienst gleich, nicht? Also, sondern man muss tatsächlich, man springt ins Wasser, man muss irgendwas Eigenes auf die Beine stellen. Es gibt diese Gründer bei uns ja auch, aber eigentlich ist das Studium auf eine andere Perspektive ausgelegt. Also gerade jetzt die aktuelle Diskussion um die Studentenstreiks, Bologna, diese Verschulung der ersten Phase der Universität, das ist ja eigentlich das Gegenteil. Die Vorstellung von Qualität und Leistung ist immer noch, dass ich in bestimmten Fächern möglichst viel am Ende erreiche, ein möglichst hohes Niveau in Mathematik, in anderen Fächern. Ja. Und das hat ja aber mit Gründen nichts zu tun, im Gegenteil. Also solange etwas verschult ist, ist es doch ungefähr das Gegenteil von dem, sich selber was Neues auszudenken. Nein, das würde ich etwas anders formulieren. Ich würde sagen, ich komme wieder an das, auf das Umsetzen und auf das zuverlässig Produzieren oder Liefern. Und dafür ist tatsächlich nötig, dass du die Primärtugenden von Pünktlichkeit und Ordentlichkeit etc. lernst und dass du mit vorgegebenen Zeitrahmen auskommst. Also Beispiel, wenn ich irgendwelche Vorträge in der Uni höre, ich glaube in 90% der Fälle muss ich dann, nachdem deren Zeit abgelaufen ist, sagen, eure Zeit ist abgelaufen, ihr seid beim ersten Drittel dessen, was sie sagen wollen. Also dass ich in einen Zeitrahmen einpassen, ist ein ganz entscheidender Lehrauftrag und Lernerfolg, denke ich. Also insofern Bologna und dass wir jetzt versuchen wollen, diese frühere Rede, dass du vom Studium direkt in die Pension kommst, dass wir das beseitigen, indem wir die Studiengänge kürzer machen, das finde ich richtig. Ja. Aber irgendwo fehlt der Kreativraum dann. Du musstest eigentlich einen zusätzlichen Teil eines Studiums haben, wo du mit Kreativlaboren etc. versuchst, das, was jetzt mit Bologna eher ein bisschen eingeschränkt wird, auch zu bringen. Früher war doch die Vorstellung, die Arbeitsplätze entstehen im Beschäftigungssystem und das Bildungssystem muss zusehen, dass es die richtigen Qualifikationen ausbildet, genügend Ingenieure oder Lehrer, also auf solche Fächer ausgerichtet. Ja. Heute würden wir doch sagen, das reicht nicht mehr. Das Beschäftigungssystem, das wissen wir, kreiert nicht genügend Arbeitsplätze. Die Großindustrie setzt seit Mitte der 80er Jahre eigentlich kontinuierlich Arbeitsplätze frei, von so kleinen konjunkturellen Bewegungen unterbrochen. Aber der Trend ist ganz eindeutig. Der wird auch noch mehr auf uns zukommen. Es wird noch mehr ausgelagert werden. Es wird noch mehr rationalisiert. Yeah. Wir müssen doch eigentlich im Bildungssystem die Voraussetzungen schaffen, dass Absolventen zumindest ihren eigenen Arbeitsplatz schaffen. Also unternimm dich selbst, aber noch besser unternimm für andere. Das muss doch eigentlich aus dem Bildungssystem hervorgehen. Denken wir nicht noch viel zu sehr in Qualifikationen für das Beschäftigungssystem, das vermeintlich die Arbeitsplätze schafft? Doch, das tun wir. Also wir denken zu sehr in diesem System. Wobei, Sie wissen wie ich, es hat nie funktioniert, dass sozusagen auf den Bedarf an spezifischen Beschäftigten hin auszubilden. Die Schweinezyklen bei den Ingenieuren sind ja bekannt und die gibt es in anderen Fachrichtungen auch. Aber wir haben ja irgendwann mal vor 10 Jahren diesen Begriff der Employability gefunden. Und das heißt, dass es nicht darauf ankommt, jemanden für eine ganz bestimmte Tätigkeit auszubilden. Wobei ich jetzt beim Chirurgen und so schon hätte, dass der eine sehr spezifische Ausbildung hat. Sondern dass wir einfach eine gewisse Flexibilität und damit auch ein gewisses unternehmerisches Element reinbringen und zu sagen, wir können dir nicht garantieren, dass du ein Leben lang in einem bestimmten Job bei Siemens bist, sondern du musst so flexibel werden und denken, dass du im Laufe deines Lebens deine Tätigkeiten und die Profile ändern kannst, nicht? Dich anpassen kannst. Das machen wir zu wenig heute. Ja. Also um die Frage zu beantworten, das ist zu wenig im Bildungssystem angelegt. Eigentlich sind doch die Absolventen, wenn sie an der Universität sind, wo sie das State-of-the-Art-Wissen mitbekommen, was es gibt, die idealen Träger von Innovation. Die haben das Wissen, sie brauchen einen Job, also müssten wir nicht sehr viel mehr Gründer ausbilden, statt dass wir sagen, hier bekommt ihr ein Zertifikat und jetzt geht ihr auf den Arbeitsmarkt, haltet das Zertifikat hoch, ja, und hoffentlich stellt euch einer ein. Das klappt doch immer weniger. Müssten wir nicht stattdessen sagen, hier habe ich ein Businessmodell, hier habe ich eine Idee und wenn Sie mich einstellen, dann bringe ich in Ihr Unternehmen eine Innovation, eine neue Abteilung oder ein neues Produkt. Ich würde Ihnen so gern zustimmen, aber mir kommt einfach in den Kopf, dass ich im Laufe meiner paar Jahre, in denen ich mit erfolgreichen und weniger erfolgreichen Unternehmern gesprochen habe, erstmal mindestens 50% finde, die sogar die Schule nicht mal zu Ende gemacht haben, geschweige denn ein Studium. Und für die es viel wichtiger wäre, man hätte sie in ihrer Entwicklung später gefördert und man hätte die entsprechende Nachrüstung organisiert, also Weiterbildung im Laufe des erfolgreichen Unternehmers. Ich selber habe mal so einen Versuch mit in Colmar unten, so ein schweizerisch-deutsches und französisches Weiterbildungsunternehmen, Centre für Entrepreneurship zu gründen, um zu sagen, die mittelständischen und kleinen Unternehmen brauchen ja Input später wieder. Also, ja, würde ich gerne sagen, aber die Erfahrung ist, dass viele Abbrecher wahnsinnig erfolgreich geworden sind. Vielleicht, weil sie sich auch selber beweisen wollten dann, dass sie doch was können. Das ist meine Beobachtung auch. Ja. Was im amerikanischen Anecdotal Evidence heißt, ist ganz häufig, dass er, oh Gott, Schule war ganz schlecht, ich habe mit Mühe den Hauptschulabschluss oder die mittlere Reife, haben nie eine Universität gesehen, sind hocherfolgreiche Unternehmer. Ist das nicht merkwürdig? Eigentlich nicht. Also wenn man Schumpeter liest, dann gibt es ja auch eine Passage, in der er schreibt, dass eigentlich jeder Unternehmer irgendwo neurotisch sein muss, weil er könnte an sich mit sehr viel einfacheren Mitteln gleich viel oder fast gleich viel, aber sicherer Geld verdienen, als wenn er Unternehmer wird. Also, Sie kennen die Passagen, sagt man, ey, irgendwie müssen die alle einen kleinen Tick haben, dass sie bereit sind, nach Südamerika aufzubrechen, auf einem Schiff, das nicht richtig ausgerüstet ist, um erfolgreich zu werden. So, das also Bild Unternehmer mal sein als Krankheit, als Krankheitsbild. Zumindest als psychisches Phänomen. Krank würde ich das nicht nennen, denn ohne diese Krankheit wären wir ein ganz armes Land, eine arme Gesellschaft. Also, aber wenn Sie mal so also wenn Sie mit Hans Wall sprechen nächste Woche, dann fragen Sie ihn mal, also er hatte einen furchtbaren Vater, darum heißt das ja auch, aus dem Jungen wird nie was. Und dann fragen Sie ihn mal, versuchen Sie herauszufinden, ob er weiß, ob sein wahnsinniger, erfolgreicher Job nicht eigentlich war, um seinem Vater zu zeigen, guck mal, du hast dich so geirrt in mir. Also die Frage, was sozusagen da oben tickt, wie die Motivationsstrukturen sind, damit man ein erfolgreicher Unternehmer wird, das ist hochinteressant und bei uns bisher trotz aller Fortschritte in den Neurowissenschaften noch nicht richtig erforscht. Aber nochmal, die Art von Schule, in der diese Menschen ja offenbar nicht besonders gut taten oder nicht besonders erfolgreich waren, die Art von Schule scheint ja dann eher das Gegenteil von dem zu sein, was man bräuchte, um Gründer zu werden. Schule ist ein System von Sicherheit, im Lehrbuch steht, was Sache ist. Draußen als Unternehmer wissen Sie nicht, was Sache ist, das steht nicht im Lehrbuch. Ja. Sie entscheiden immer unter unvollständiger Information, Sie wissen nie, es gibt nie irgendein Wissen, auf das Sie richtig aufbauen können. Sie wissen auch nicht, wer demnächst ins Spielfeld kommt und gegen Sie konkurriert, was es für technologische Neuerungen gibt. Ja. Es ist ja alles so ungefähr das Gegenteil von diesem Schutzraum Richtig. Schule. Richtig. Aber jetzt nehmen wir nochmal eben Ihre Bemerkung. Sie haben gesagt, es ist ja ein Phänomen, dass die großen, zunächst erfolgreichen Unternehmen fast alle Beschäftigung abbauen und die kleinen bauen auf. Per saldo sind es immer noch mehr Arbeitsplätze übrigens, aber mit weniger Arbeitszeit. Und Frage, wie das kommt. Und ich glaube, die Leute, die viel KMU-Forschung gemacht haben, wissen, dass zum Teil in den Köpfen der Führungskräfte und der Eigentümer sozusagen vielleicht mangels einer universitären Ausbildung eine eingebaute Komplexitätsreduktion stattfindet. Also in jedem großen Unternehmen hast du so viele Stäbe, die dir ununterbrochen wieder gute Gründe geben, warum du irgendwas nicht tun sollst und warum da ein Risiko steckt. Und ein Unternehmer in Baden-Württemberg oder sonst wo, auch in Brandenburg oder Mecklenburg, der denkt einfacher und vielleicht ist eine gewisse Nichtbildung, sage ich jetzt mit aller Vorsicht, eine Voraussetzung, um im tätigen Leben erfolgreich zu sein, weil man nicht ununterbrochen irgendwo Fallstricke sieht und von irgendwelchen Stäben, die ja die Verantwortung gar nicht haben, davor gewarnt wird, was zu tun. Ja, es sagt ja verbildet. Ja, das also, aber das sollte nicht heißen, dass wir die Wissenschaft und die Universitäten und die Ausbildungsstätten abschaffen, sondern das sollte heißen, dass wir sie etwas differenzierter aufbauen. Dass wir die Frage, wie man sozusagen aus einer breiten, vernetzten Erkenntnis wieder zur Handlung kommt, dass wir das als einen Gegenstand unserer Unterrichtung sehen. Vielleicht als letzte Frage, Sie machen die selber eine Zukunftswerkstatt? Ja, die vierte, ja, ich habe schon viele gemacht, ja. Ich habe auch schon viele Unternehmen gegründet, ja. Übrigens. Ja. Ja, wie ich das anpacke? Ja. Das ist ganz einfach eine Veranstaltung, die ich an der Hochschule mache, die öffentlich ist und wo ich versuche, den Menschen dort, also sowohl den Lehrenden als auch den Studierenden, irgendwo ein bisschen die Zukunftsfenster zu öffnen und zu sagen, also wir hatten jetzt das erste Mal das Thema, wie zuverlässig sind die Prognosen zum Klimawandel. Da wollte Herr Schellenhuber selber nicht kommen, weil er das für eine unzulässige Frage hielt. Das war eine wichtige Frage. Die zweite Frage war Stadtleben morgen. Also ein Versuch, den Absolventen deutlich zu machen, dass wir leben hier in einer ganz atypischen Situation. Wir sind hier eher Konservatoren in unserer Stadtentwicklung und Rückentwickler, Rückbauer. Aber diese Hochgeschwindigkeitsurbanisierung in Asien oder in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit den kleinen Einbrüchen in Dubai ist ja eine völlig andere Situation. Oder in diesem Semester und mit dem Thema jetzt machen wir eben die Frage, was ist Kreativität und wie kann man die lehren? Und was brauchst du, damit du als Kreativer nachher trotzdem am Markt erfolgreich bist? Zu einem Ergebnis kommen. Richtig, zu einem Ergebnis kommst. Nicht ewig kreativ bleiben. Ganz herzlichen Dank. Wenn es irgendwie geht, dürfen die Teilnehmer auch in die Zukunftswerkstatt kommen? Ja, gerne. Am 21. Januar in der Kunsthochschule Weißensee, 18 Uhr bis 21 Uhr. Einer derjenigen, der kommt und dem ich hoffe, auch ein Lichtlein aufsetzen zu können, ist der Berliner Bildungssenator Zöllner. Ein anderer wird wahrscheinlich Gehirnwissenschaftler sein. Und dann zwei Künstler und dann derjenige, der in Berlin die Kulturprojekte GmbH macht, der Herr von Dülmen. Also ich glaube, es wird interessant, wer Lust hat, es kostet nichts. Es steht nur eine kleine Sammelkasse da, in die man was reintun kann für die Fördergesellschaft der Kunsthochschule. Ganz großer Dank an Professor Affeldt, dass Sie zu uns gekommen sind.